Wie werden die nächsten Eltern? Von der durch die Nase zu sprechenden Bemerkung, der Alte ist ja verrückt, bis zu anerkennender Dankbarkeit gibt es alle Skalen im Verhältnis meiner Generation zu ihren Eltern. Aber im Großen und Ganzen waren wir nicht recht zufrieden. Wir fühlten uns nicht verstanden. Und auch ohne, dass wir zur Pistole des hasenkleverschen Sohns gegriffen haben, es war doch verdammt weit von uns bis zur alten Generation. Beschwerdebuch! Unsere Mütter hatten entsetzlich viel zu tun, aber nichts zu arbeiten, und das brachte sie auf krause Gedanken. Da gab es neben guten Müttern viel leere Vogelgehirne, Papas, die nur aus Berufsarbeit, Schulden und einer knarrenden Zugstiefel-Weltanschauung bestanden, Mamas, die einkauften und Großreine machten, wie man eine heilige Handlung vornimmt. Und wir immer mittendrin. Ein wenig hin und her gestoßen, das Ganze für herzlich überflüssig empfindend. Möchten Sie noch einmal jung sein? Ich für meinen Teil habe reichlich genug. Ja, und nun wachsen um mich herum die kleinen Kinderchen hoch. Sie sprießen aus dem Boden wie die Pilze nach dem Regenwetter. Alle meine Schulfreunde sind so langsam Eltern geworden. Manche sagen schon, Junge, komm mal her. Ich sehe mir das so an. Was werden das nun für Eltern? Werden sie freier werden? Werden sie ihre Kinder auch mit so überflüssigem Zeug plagen, mit dem wir einst geplagt worden sind? Mit Fiebelstrafen, die niemand so kindlich empfindet wie Kinder, die ja immer um 3 Grad erwachsener sind, als Erwachsene sich das einbilden, mit brüllenden Strafgerichten und jemand 3-mal verwünschten Dickköpfigkeit, die da befiehlt, um zu befehlen, verbietet, um zu verbieten, sich mausig macht, kurz das vertrackte Elternspiel spielt? Werden die nun anders werden? Versprochen haben sie es alle. Wenn ich mal Kinder haben werde, ich bin ein wenig misstrauisch. Erst mal sehen. Jetzt haben sie die Kinder. Maud legt trocken und gibt zu trinken. Georg hat sich von den blödsinnigsten Emanationen verzückter Vaterschaft freigehalten. Das ist wahr. Dutzi, Dutzi wird zwar immer noch an Kinderbettchen gemacht, aber wohl etwas weniger als früher. Und die Wunderkinder, die schon alles Mögliche können, sind dünner gesät, scheint's. Aber ich weiß doch nicht recht. Noch haben die kleinen Dinger keinen eigenen Willen, dem sie sprachlich spürbaren Ausdruck verleihen können. Noch sind ihre Wünsche verhältnismäßig bequem. Noch weiß die junge Mutter in den meisten Fällen nicht, dass sie nun, in diesen Jahren, den Grund zu ganzen Epochen legt. Was wird das werden? Was geschieht, wenn das, was da heranwächst, nun eigene Wege geht? Sieht man so die jungen Eltern an, so kann man ziemlich deutlich 2 Sorten unterscheiden. Die einen, die ein bisschen viel gehen und geschehen lassen und die sich moderne Erziehung mit Bequemlichkeit übersetzen. Das Kind wird schon wissen, was es tut. Meine Kinder werden ganz modern erzogen. Und die anderen, die erstaunlich altmodisch geblieben sind und in deren Familie die alten Refrains wieder klingen. Wenn du das nicht sein lässt, darfst du keine Süßspeise essen. Und lass das, du sollst das nicht tun, komm mal her, lass das sein. Das muss ich doch schon mal irgendwo gehört haben. Was möchte ich meinen, dass die Generation, die sich da um mich herum vermehrt, im Allgemeinen vernünftigere Eltern hat, als es, verzeihe es, oh lieber Leser, die unseren gewesen sind? Sie haben doch mehr Kummer durchgemacht. Krieg und Inflation haben ihnen ein bisschen von der Relativität der irdischen Dinge gezeigt. Sie glauben nicht mehr gar so absolut an die absoluten Werte. Sie haben es einmal im Gebell knistern hören. Das ist ein Geräusch, das ein kluger Mensch nie mehr vergisst. Wollte Gott, es hätte etwas genützt. Das mit dem Fortschritt ist ja so eine Sache, aber es wäre den kleinen Petern, Tobiasen und Haralds zu wünschen, dass es ihnen besser ergehen möchte, als ihren immerhin ziemlich geplagten Eltern. Dass diese junge Generation ohne gewisse törichte Zwangsvorstellungen aufwachsen wird, das ist einmal sicher. Dass sie neue akquiriert, desgleichen. Unsere tägliche Selbsttäuschung gibt uns heute, sagte der alte Rabe. Ich bin nur neugierig, wie sich eine Elternschaft aufführen wird, die so viel über sich nachgedacht hat und die so vieles bewusst tut, was man früher unbewusst ausführte. Angefressen von Skepsis, überfüttert mit Theorie, bis zum Platzen geladen mit Pathos, Zweifel, Ausbruch und Not der Zeit, beugt sich diese Generation über die Kinderwagen. Welche Augen blicken ihnen entgegen? Wie immer. Augen kleiner Menschen, die da gefühllos blicken werden, wo die Alten in Hass oder Liebe zerschmelzen. Die weinen oder lachen, wo die Alten stumm bleiben. Wie man darüber lachen kann, verstehe ich nicht. Es kommt ja wohl alles wieder hienieden. Jetzt seid ihr dran. Hinter Türen und den Bäumen des Ferienwaldes, nach der Verlobung und auf den Kaffeegesellschaften der Mädchen, auf den kleinen Kneipereien der Jungen habt ihr genugsam über eure Alten gerudelt. Jetzt seid ihr dran. Was werdet ihr für Eltern werden?